Schmerz sitzt tief, zu tief in der Brust. Unter meiner Haut sammelt sich der Scheißfluss. Ich brauch nicht zu reden, meine Blicke sagen alles aus. Fick die verbale Technik, komm, friss die Faust. In der Nacht lass dich aus, Blut rein, Blut raus. Automatik-Kästchen halten die Gelder aus. Rap ist nur Nebensache, bin ne kleine Mutter. Ich will Geld und das viel, Junge, das ist Straßenmucke. Ich bin stolz, weil ich jeden Kampf gewinne. Drück dich aus wie ne Kippe, schmeiß dich runter von der Klippe. Steck das Messer in die Rippe, bis das Blut auf den Boden tropft. King Rashid, der Kanake mit dem toten Kopf. Wer ist stark, breit gebaut und hat Bock auf ein Kampf? Ihr könnt euch gerne bei mir melden, ich hab Zeit, ihr seid dran. Lass deine Freunde daheim, nur wir beide ungestört. Komm, wir treffen uns im Park, ich komm mit Pitbull-Shirt. Wenn ich gegen Mauern boxe, stehen Risse im Beton. Bei meinem Schlagkraft-Test war das Ergebnis 2 Tonnen. Das ist nicht aufmucken, hier und da mal rumschreien. Das ist direkt auf die Fresse, einfach hart sein. Rap für die Gangs, auf wie die Nacht. Boom, wie der Bass kracht. Gold für den Hals, Geld für den Bass. Guck, wer hier mehr macht. Rap für die Gangs, auf wie die Nacht. Sag, zeig, was du drauf hast. Gold für den Hals, Geld für den Bass. Denn ich brauch das. 1, 2, das ist kein Mikrofontest. 3, 4, das hier ist Beton-Rap. Bis das Gute meine Seele loslässt, lebe ich weiterhin mein Leben nach dem Ehrenkodex. 1, 2, das hier ist kein Comeback. 3, 4, das hier ist Beton-Rap. Bis das Gute meine Seele loslässt, lebe ich weiterhin mein Leben nach dem Ehrenkodex. Denn meine Schulden hab ich früher mit dem Messer geholt. Früher gab es Battles, heute werden Rapper bedroht. Das Game ist irgendwie anders, wie ein besessener Klon. Ich danke Vater, denn er sagt, du bist der Beste, mein Sohn. Ich tausche 2000 Euro gegen circa 16 Bars. Deine Frau hat dich betrogen, Junge, circa 16 Mal. Als ich circa 16 war, hatte ich 16.000 Mark. Und unseren Porsche hab ich damals circa 16 Mal gefahren. Das sind 16 smarte Bars in deine Blutbahn. Du willst mit den Haien schwimmen, doch es endet in einem Blutbad. Kein Zufall, denn meine Crew jagt Verräter und Loser. Die Kurdenmafia und die echte Yakuza, mein Bruder. Sie wollen uns verbieten, den Sound indizieren. Doch wir haben das ganze Land mit dem Sound infiziert. Im Bundestag stoße ich auf einen abgelehnten Antrag. Dann stürm ich halt den Saal mit einer abgesägten Pump. Ich schreib die Lines runter, als würde ich mein Leben verfassen. Ich könnte nur noch rappen, überleg das Reden zu lassen. Du bist kein Star, du belügst dich selbst, Ego-Problem. Sitz in einem Block, in einem Auto, das aus Lego besteht. Du musst nicht hart machen, wen willst du mit Herden bedrohen? Du kommst mit Sven, nicht mit Schafs, die Berge bewohnen. Ostanatol, Urge Dog, ich halte nichts vom Beef machen. Komm mit Neandertal an die Grab mal in ein Jeep passen. Ich kann dich leider nicht loben, verwechselst Loyalität mit der Leiter nach oben. Ich kille die Rapper und fresse Crews zu Cyphers mit Jungs. Um mich zu fronten ist nicht mutig, sondern einfach nur dumm. Guck, du bist Dreck, deine Lines, Panne, Strophen, Schmutzen. Ja, dein Tape ist ein Fall für einen Katastrophenschutz. Bitte Fronte, komm mit Ochsen an und Pose. Und dein komischer Versuch geht wie der letzte Tropfen in die Hose. Ich lebe mein Leben jeden Tag nach dem Ehrenkodex. Du ekliges Wesen, tust es nicht, weil du jeden Polex. So jetzt weißt du, Vogel, dass ich nicht dein Helfer bin. Du liegst am Boden und dein Kopf wird zum Ball, wenn's einen Elfer gibt. Du bist ne dämliche Bitch und solltest dich schnell kapieren. Sonst werde ich an deinem Arsch noch ein Exempel statuieren. Deine Kuh verliert, guck wie Gewalt unterhalten kann. Automatik-Käskin, wir sind Ausländer wie Alpakan. Attilas kugelsicher, du schwuler Stricher, dich trifft die Kugel sicher. Deine Kuh besteht aus Ungeziefer, Schmarotzer und Parasiten, die Para schieben und sich für Para verbiegen. Guck dich um, das sind alles nur Nieten. Ich fick die Norm enorm, der Asphalt hat uns geformt. Bei dir ist alles falsch gelaufen, mach's nochmal von vorn. Es ist angeboren, dass die Mösen den Türken lieben. Sie spreizen die Beine wie Vögel, die Flügel beim Fliegen. 1, 2, das ist kein Mikrofontest. 3, 4, das hier ist Beton-Rap. Bis das Gute meine Seele loslässt, lebe ich weiterhin mein Leben nach dem Ehrenkodex.